Niemandsland 91.4 FM bei Kontrabanda. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM. Mi programa se llama Niemandsland. Va sobre la política, cultura, historia y música alemana. Me llamo Detlef Jeskatz. Y para mí Kontrabanda es la tierra de nadie, la tierra de todos. Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert. Die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Jetzt. Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Gütiger Himmel, wach auf! Wir sind dabei zu gewinnen! Und vertrau niemandem. Queste fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Queste fiore del partigiano, morto per la libertà. Queste fiore del partigiano, morto per la libertà. Niemandsland és una veu lliure en un món no tan lliure, encara. Des de 1998 a les ones. Ich sauf mich voll vom Morgen in die Nacht. Hab schon vergessen, wer ich war. Und hab mir eine Hure angelacht. Eine Studie ist erschienen, die ist es wert, hier im Niemandsland vorgestellt zu werden. Es geht um pädophile Netzwerke in Berlin der vergangenen 80er und 90er Jahre. Wenn es dieser Tage einen Grund gibt, das 1980 erschienene Buch »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« nochmal zu lesen, dann nicht, weil die Biografie der Berliner Christiane F. neu verfilmt als Serie bei Amazon Prime läuft, sondern weil die Fixer-Story Strukturen beschreibt, die auch damals schon erkennbar waren, die aber niemanden interessierten. Der Babystrich am Zoo war ein Eldorado für pädosexuelle Freier, betrieben von einem professionellen Kinderhändlerring. Und kräftig nachgefragt von einer Kundschaft, die sich aus Szenereiseführern informierte, wo junges Fleisch sauber und appetitlich zum Mitnehmen angeboten wurde. Eine recht ekelhafte Sauerei ist das gewesen. West-Berlin war bis zur Wende das Zentrum pädosexueller Netzwerke. Im Volksmund Kinderficker genannt. Das wird in einer Vorstudie deutlich, die am Mittwoch von einer unabhängigen Kommission für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs präsentiert wurde. Im Auftrag der Kommission hatte die Historikerin Iris Hax und der Kulturwissenschaftler Sven Reis Klein- und Kleinstadtarchive der Schwulen, Lesben und Alternativszene durchforstet. Dort fanden sie jede Menge Hinweise darauf, dass sich pädosexuelle Akteure, die sexuelle Kontakte von Erwachsenen mit Kindern und Jugendlichen legitimieren wollten, nicht nur effektiv im Windschatten der homosexuellen Bewegung entfalten konnten, sondern auch in Nischen der Alternativkultur, wie der alternativen Pädagogik oder in der autonomen Szene. Dass Pädosexuelle als verfolgte sexuelle Minderheit in der Minderheit bis in die 1990er Solidarität im linksalternativen Milieu genossen, ist nicht neu. Dass sie in Kreuzberg, Schöneberg und Neukölln als Freizeit- und Hilfsangebote getarnte Missbrauchsstrukturen betrieben, wie den sogenannten Falkensteinkeller oder das Kindersorgentelefon, ist bereits aus der Aufarbeitung der Grünen bekannt. Wo es ja bekanntlich jede Menge Politiker gab, die damals sexuelle Praktiken mit Kindern befürworteten und als etwas Progressives schilderten. Neu ist, wie organisiert und kommerziell die pädosexuellen Zirkel agierten. Die Verfasserinnen der Studie verweisen auf Kleinverlage, die mit sexualisierten Fotos nackter Kinder handelten, die sie in Szeneblättern bewarben. Oder auf schwule Reiseführer, die Bars mit kindlichen Strichern im Hinterzimmer empfahlen. Am deutlichsten wird der organisierte Charakter sexueller Ausbeutung durch die betroffenen Berichte von Kevin, der Name ist geändert, und Ingo, die beide im Grundschulalter von Tätern umgarnt und dann in pädosexuellen Freundeskreisen, so hieß das damals, herumgereicht wurden, in konspirativen Wohnungen und auf dem Strich. Letzteres unter den Augen der Polizei, deren Maßnahmen zum Kinderschutz darin bestanden, dass sie die Jüngsten auf dem Schwulenstrich aufgriffen und am Stadtrand aussetzten. Ähnlich dürfte es bei den Mädchen gewesen sein, die zu Christiane F.'s Zeiten sich an der Kurfürstenstraße prostituierten. Energie. Berlin hat noch viel aufzuarbeiten, was die Schattenseiten der sogenannten sexuellen Liberalisierung nach den 1970ern angeht. Nicht nur die Polizei, für die im Umgang mit Junkie- und Trebekindern der Kinderschutz damals offenbar sekundär war. Oder der Jugendsenat, mit dessen Einverständnis damals Pflegekinder an vorbestrafte Pädosexuelle vermittelt wurden. Sondern auch die alternativen Szenen, die nicht nur wirre Traktate für befreite Kindersexualität toleriert hatten, sondern auch ganz konkrete Übergriffe. Und dies bis in die 2000er Jahre hinein. Das Schwule Museum hat einen Anfang gemacht und seine Archive für die Forscherinnen geöffnet. Jetzt muss es nur noch jemand wissen wollen. Ich verlas einen Artikel von Frau Nina Apin, die ist Redakteurin für den Fachbereich Meinung bei der Taz. Sie ist 1974 geboren. Im März erschien ihr Buch »Der ganz normale Missbrauch – Wie sich sexuelle Gewalt gegen Kinder bekämpfen lässt« im CH Links Verlag erschienen. Aus Le Monde Diplomatique eine Analyse zur Situation der sogenannten Terrorbekämpfung in Frankreich. Edito, Tiefe Gräben von Serge Halimi. Die französische Gesellschaft, die bereits mit einer Gesundheitskrise, mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Problemen zu kämpfen hat, muss jetzt auch noch ein Trommelfeuer terroristischer Angriffe einstecken. Darum will man für den Krieg mobil machen. Wieder einmal. Aber weil der Feind häufig unauffindbar bleibt, erfordert seine Vernichtung jedes Mal noch mächtigere Waffen als beim Mal davor. Noch sind es keine Kanonen und Fallschirmjäger, aber weitere Einschränkungen der öffentlichen Freiheiten. Uns wird gesagt, das alles sei nur vorübergehend, man werde die Einschränkungen wieder aufheben, sobald das Virus oder der Terrorismus besiegt ist. Und dann kämen die glücklichen Tage zurück. aber die glücklichen Tage kommen nicht zurück. Und unter einem solchen Regiment kann eine Gesellschaft zerbrechen. In dieser Situation hat das Verbrechen eines fanatischen Islamisten, der im Glauben an eine in den sozialen Medien verbreitete Lüge einen ihm unbekannten Lehrer enthauptet hat, ein ganzes Volk entsetzt und erschüttert. Ein Tschetschene, ohne enge Verbindung zu einer terroristischen Organisation, kaum Mitwisser, praktisch keine Unterstützung im Land. Zu anderen Zeiten wäre die Ermordung von Samuel Paty eine durch die Tat eines Geistesgestörten hervorgerufene Tragödie gewesen. Aber so ist sie ein Glied in einer Kette von islamistischen Terrorakten, deren Erinnerung durch ein paar Stichworte heraufbeschworen werden kann. 11. September, Bali, Madrid, Charlie Hebdo, Bataclan und vor einigen Tagen wieder Nizza. Kaum dass die Nachricht vom Mord an Samuel Paty publik wurde, posaunten einige hinaus, in Sachen Überwachung und Repression habe man, Zitat, seit 30 Jahren nichts unternommen. Um dann sogleich zu fordern, der Staat müsse außerordentliche Maßnahmen gegen Migranten und Muslime ergreifen. Die Rechte spricht davon, die Verfassung zu ändern. Der Innenminister sorgt sich wegen, in Anführungszeichen, Halal-Regalen in Supermärkten. Journalisten fordern, den Staatsrat, den Verfassungsrat, den Europäischen Gerichtshof zu entmachten, damit willkürlichen Festnahmen allein auf Grundlage polizeilichen Ermessens nichts mehr im Wege steht. Dieselben Leute wollen die sogenannten Hassreden in den sozialen Netzen verbieten, ohne zu bemerken, dass sie genauso giftige Botschaften verbreiten, nur eben über die Nachrichtensender. Das Entsetzen über den Mord an Samuel Paty hätte bewirken können, dass die Bevölkerung sich endlich geschlossen hinter die Lehrerinnen und Lehrer stellt, die eine Regierung nach der anderen zu einer haushaltspolitischen Manövriermasse degradiert und dem Druck der Eltern ausgeliefert hat. Stattdessen wird wieder vom sogenannten Kampf der Kulturen schwadroniert. Wenn man die verschiedenen Teile der französischen Gesellschaft, und zwar nicht nur die muslimischen Fundamentalisten oder die extreme Rechte, systematisch auf ihre, in Anführungszeichen, Community reduziert, auf ihre Familie, auf ihren Gott, dann werden die Gräben unvermeidlich noch tiefer. Gegen diesen teuflischen Mechanismus wurde tatsächlich seit 30 Jahren nichts unternommen. Привіт з України. Передаю палкі вітання всім слухачам Німансленд на радіохвилі Контрабанда FM 91.4 Барселона. Wenn ich Mut hab, schreib ich dir ein Buch. Vielleicht kein Meisterwerk, vielmehr ein Versuch. Darin findet jeder zu kleinem Preis mein Gefühl. Schwarz auf Weiß. Große Abenteuer gibt's da nicht. Auf jede Spannung leist ich gerne Verzicht. Doch die Welt wird wissen, wenn sie es liest, was ich fühle, wenn du mich küsst. Thank you. die Geschichte wird sehr einfach sein. Auf jeder Seite steht nur kurz, ich bin dein. Und damit die Nachwelt es nicht vergisst, was ich fühlte, wenn wir uns geküsst. Niemandsland Geschichte. Der Zweite Weltkrieg. Kriegsverbrechen. Geplante Katastrophe. Zu den deutschen Kriegsverbrechen auf dem Gebiet der Sowjetunion zählt die Belagerung Leningrads vom September 1941 bis zum Januar 1944. Dabei ging es nicht um die Einnahme der Stadt, sondern darum, möglichst viele ihrer Bewohner sterben zu lassen. Leningrad, heute St. Petersburg, die zweitgrößte Stadt der Sowjetunion, wurde am 8. September 1941 von deutschen und finnischen Truppen eingeschlossen. Die Behörden hatten die Stadt nicht systematisch evakuiert. Rund 2,5 Millionen Einwohner waren dem Feind ausgeliefert. Allerdings hatte die Wehrmacht gar nicht vor, die Stadt einzunehmen. Sie sollte mit massiven Luft- und Artillerieangriffen nach und nach zerstört. Und die Einwohner sollten ganz im Sinne des NS-Vernichtungskrieges dem Hungertod überlassen werden. Zwei Wochen nach Beginn der Belagerung wurde der Wehrmacht abermals eingeschärft. Der Führer ist entschlossen, die Stadt Petersburg vom Erdboden verschwinden zu lassen. Es besteht nach der Niederwerfung Sowjetrusslands keinerlei Interesse am Fortbestand dieser Großsiedlung. Und so terrorisierten Artilleriebeschuss und Luftangriffe die Leningrader. Das allein forderte Zehntausende Tote. Nach 2,5 Monaten gelang es der sowjetischen Seite erstmals, auf der Straße des Lebens, über den zugefrorenen Ladoga-See, Hilfsgüter in die Stadt zu bringen. Sie reichten nicht. Im belagerten Leningrad spielten sich grauenvolle Szenen von Hunger und Kältetod ab, sowie Verzweiflungstaten bis hin zum Kannibalismus. In ihrem berühmt gewordenen Tagebuch dokumentierte die 12-jährige Tanja Savitscheva die Folgen für ihre 7-köpfige Familie. Zitat: Mama starb am 13. Mai um 7.30 Uhr morgens 1942. Die Savitschews sind gestorben. Alle sind gestorben. Nur Tanja ist übrig geblieben. Und obgleich Tanja später evakuiert wurde, starb auch sie im Juli 1944 an den Folgen des Hungers. Leningrad harrte aus und organisierte sich. Rüstungsbetriebe produzierten weiter. Trotzig überdauerte auch das Kulturleben. Legendär wurde etwa die Premiere der 7. Symphonie von Dmitri Schostakowitsch am 9. August 1942 vom städtischen Rundfunk übertragen und anschließend solidarisch in vielen US-amerikanischen Konzertsälen aufgeführt. Ausharren der Leningrader wirkt bis heute in der Erinnerung an den Krieg nach. Dem ersten schrecklichen Winter folgten noch zwei weitere. Rund 900 Tage blieb die Stadt im deutschen Würgegriff, bis am 27. Januar 1944 die Rote Armee die Blockade endgültig durchbrach. Musik. Die Belagerung Leningrads forderte in der Stadt mindestens 1 Million Menschenleben. Die sowjetische Propaganda stilisierte die Blockade zu einem aufopferungsvollen Verteidigungskampf. Unterdrückt wurden dagegen die Erinnerungen der Leningrader an die Verzweiflung und an den menschenunwürdigen Überlebenskampf einer gegen den anderen. Diese Erinnerungen prägen das Gedächtnis der Stadt bis heute. Literaturangabe: Jörg Ganzenmüller, Das belagerte Leningrad 1941 bis 1945, Die Stadt in den Strategien von Angreifern und Verteidigern, Paderborn 2005. Ich verlas einen Text von Dr. Jörg Moret, erschienen in der Zeitschrift Damals, das Magazin für Geschichte, Nummer 3, 2021. Verschlechtert sich von Tag zu Tag. Die Krankenhäuser melden immer öfter. Nur eines von 20 Schiffen schafft es, seine Ladung sicher nach Leningrad zu bringen. Oh, ich kann immer noch nicht glauben, dass ich endlich nach Leningrad komme. Auf den Angriff! Wir kommen! Allerdings hatte die Wehrmacht gar nicht vor, die Stadt einzunehmen. Warum Sie hier sind? Ich habe mit ein paar Freunden entartete Musik gehört. Jazzmusik, Herr Oberleutnant. Sind Sie doch ein Asozialer. Du hast Chaos im Kopf und Fragen im Bauch. Ich kann dir nichts sagen, ich steh auch auf dem Schlauch. Ich könnte jetzt nur einer ist gut, du musst es selbst erleben. Mein Fehler könnte deine Erleuchtung sein. Also nimm einen Stein und wirf dein Fenster ein. Man weiß erst am Ende, was am Ende geschieht. Und vorher kriegt man leider nur dieses Ratgeberlied. Also sieg an dem Wasser, an dem du selber hängst. Und strick dir das Netz, in dem du dich verfängst. Steig zweimal in den Fluss, der nicht existiert. Und fall in den Unfall, der nie passiert. Die Gedanken, die dein Hirn zerteilt. Und sei der Idiot, der wirklich alles verpeilt. Leg dich ins Bett, wenn sich alles beeilt. Und die Tür sich verkeilt und die Wunde dich heilt. Such dir einen sonnigen Schattenplatz. Alles, was du weißt, passt in einen Satz. Aber den hast du vergessen und dein Kopf ist leer. Du bist klug und gebildet und du weißt überhaupt nichts mehr. Meine Ratschläge, merk sie dir gut. Es ist wichtig, dass man das exakte Gegenteil tut. Schreib sie an die Wand und dann reiß die Wand ein. Entscheide dich jetzt oder lass es einfach sein. Du kriegst nur die Nachricht, dass du keine Nachricht kriegst. Du gehst nur gerade, wenn du dich verbiegst. Steig dir selber aufs Dach, wenn ein Gewitter aufzieht. Und spiel dir da oben dein eigenes Ratgeberlied. Also lass dir Zeit, wenn alle auf dich warten. Pack deine Koffer, wenn die Flugzeuge starten. Mach langsam, bevor dir die Zeit enteilt. Sei der Tropfen, der sich im Ozean verteilt. Steig wie der Nebel zu den Wolken auf. leg dich in die Lücke im Lebenslauf. Geh zu weit und sag deiner Mutter Bescheid. Sei bereit, wenn der Berg deinen Namen schreit. Such dir einen sonnigen Schattenplatz. Alles, was du weißt, passt in einen Satz. Aber den hast du vergessen und dein Kopf ist leer. Du bist alt und weise und du weißt überhaupt nichts mehr. Hast du Zeit, wenn alle auf dich warten? Pack deinen Koffer, wenn die Flugzeuge starten. Mach langsam, bevor dir die Zeit erteilt. Sei der Tropfen, der sich im Ozean verteilt. Steig wie der Nebel zu den Wolken auf. Leg dich in die Lücke im Lebenslauf. Geh zu weit und sag deiner Mutter Bescheid. Sei bereit, wenn der Berg deinen Namen schreit. Such dir einen sonnigen Schattenplatz. Alles, was du weißt, passt in einen Satz. Aber den hast du vergessen und dein Kopf ist leer. Du bist alt und weise und du weißt nichts mehr. Such dir einen sonnigen Schattenplatz. Alles, was du weißt, passt in einen Satz. Aber den hast du vergessen und dein Kopf ist leer. Du bist alt und weit und du weißt überhaupt nichts mehr. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 197. No pasarán, pasaremos. 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Anna Segers, Agathe Schweigert, zweiter Teil. Die Witwe Agathe Schweigert, Besitzerin eines kleinen Lebensmittelladens, ist in Richtung Frankreich aufgebrochen, um ihren Sohn Ernst, der in einer Nacht- und Nebelaktion von zu Hause fortgehen musste, zu suchen. Sie konnte kein Wort mit den Fremden sprechen, doch wurden ihr diese zum Beistand am Ostbahnhof von Paris. Der Plan der Schweigert war, hier zuerst in das Haus zu fahren, in dem ihr Sohn gewohnt hatte. Die fremde Frau setzte sie in den Autobus und reichte ihr den Handkoffer und sagte noch einmal »Merci«. Sie fand das kleine Hotel auf dem linken Ufer der Seine. Zuerst war die Wirtin unfreundlich, sie musterte verdrießlich diese hagere Fremde. Die war kläglich dran an Kleidung, Aussehen und Worten. Doch als Agathe ihren Familiennamen aufschrieb, erinnerte sich die Frau an den Sohn. Sie rief »Ah, Ernest«, aufrichtig erstaunt, dass solch dürftiges Wesen so einen lustigen, hübschen Burschen zur Welt gebracht hatte. Ihr war selbst leid, dass er fort war. Warum und wohin, das wusste sie auch nicht. Ein Mieter, der Deutsch verstand, war gerufen worden. Zu dritt beratschlagten sie. Agathe zeigte den Briefumschlag aus Toulouse. Man meldete auf ihre Bitte eine Verbindung am Telefon mit der Grappe d'Or an. Sie nagte wartend ein wenig an ihrem Reisevorrat. Bald gab niemand mehr auf sie Acht. Sie kraulte die Katze der Wirtin. Ihr Herz fing heftig zu klopfen an, als stünde ihr etwas Besonderes bevor. Als das Telefon läutete, war ihr Sprung so jäh, dass die Katze von ihren Knien fiel und sich wütend sträubte. Am Telefon in Toulouse erklang eine Männerstimme, vielleicht der Wirt, der Grappe d'Or. Die Schweigert rief mehrmals den Namen des Sohnes. Dazwischen rief sie »Sa mère«, seine Mutter. Auf einmal schien es ihr, der Wirt in Toulouse hätte etwas begriffen. Sie hörte ein Stimmengewirr, als frage er in das Zimmer zurück und man gebe ihm einen Bescheid und man berate hin und her. Dann kam eine andere Stimme, die irgendwie Deutsch sprach. »Er ist nicht mehr hier. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Sie kommen her? Wann? Morgen schon?« Die Schweigert seufzte. Sie hatte geahnt, sie müsse bis nach Toulouse und wenn sie es musste, dann gleich. In Algesheim hatte sie immer wieder versucht, sich etwas vorzustellen unter der Stadt, die ihrem Sohn überaus gut gefiel. Es war ihr nicht gelungen. Jetzt, zwischen den Bahnhöfen von Paris, sah sie, durcheinandergeschüttelt, all die Bilder, die er in den Briefen beschrieben hatte. Sie brauchte sich nichts mehr vorzustellen, sie brauchte sich auch nichts einzuprägen. Selbst in Gedanken wollte sie keine Sekunde verlieren. Sie fragte sich zum Billettschalter durch. Sie wagte es kaum, einen heißen Kaffee zu schlucken, und im Zug wagte sie kaum zu schlafen. Beißend hell war der Morgen in Toulouse. Manchmal tappte die Schweigert, blind vor Erschöpfung, die weiße Mauer entlang. Manchmal setzte sie sich auf ihren Koffer. Zum Glück war es beinahe dunkel, ja kühl in der Gasse, in der die Grappe d'Or lag. Über der Tür und über den Fensterrahmen standen, wenn auch verwaschen, abgebröckelt die Buchstaben, die sie vom Briefbogen kannte. Der Wirt betrachtete sie verwundert und mitleidig, auch mit ein wenig Belustigung. Er war fest und breit und hatte einen Schnurrbart. Und kümmerlich war die fremde Frau, aber sie war die Mutter des Jungen, der vor kurzem sein Gast gewesen war. Und er ließ den Mann rufen, der er gestern am Telefon auf Deutsch geantwortet hatte. Er erschien sofort, sogar atemlos. Er war jung, vielleicht so alt wie Ernst, mager und lang. Sein Blick war gut. Er rückte neben die Schweigert, um Auge in Auge mit ihr zu sprechen. Er nahm ihre Hand und strich ihr beruhigend über den Arm und hörte sich zuerst an, was sie von der Reise erzählte. »Ernst Schweigert war hier«, sagte er. »Aber er ist nicht mehr hier. Sein letzter Brief ging vielleicht verloren. Er ist nach Spanien.« Frau Schweigert starrte ihn an. Und wie sie fragte, »Wieso? Warum?«, begriff er, dass diese Frau mit seiner Auskunft nicht das Geringste anfangen konnte. Und wie er sich auch anstrengen mochte, wenn er selbst und seine Freunde, darunter Ernst Schweigert, in internationalen Brigaden für die Spanische Republik zu kämpfen beschlossen hätten, wie er auch nach Worten suchte, um etwas davon zu erklären, er sah in dem fahlen Gesicht der Schweigert nur eine quälende Anstrengung, ein einziges Wort zu begreifen. Sie fragte immer wieder, »Wieso? Warum?« Zuletzt nicht einmal mehr mit der Stimme, die krank und heiser geworden war, nur mit den Lippen. Schließlich presste sie den Mund zusammen, ihre blaugrauen Augen, die er dicht vor sich hatte, waren sehr hell geworden, fast weiß, ihre Pupillen winzig, als sehe sie ein Licht. Sie zog den Arm unter seiner Hand weg und stand auf und sagte, »Da gehe ich hin.« Er fragte, was sie dort anfangen wolle. Jetzt war sie es, die ruhig und geduldig erklärte, sie wolle ihren Sohn sehen, und als er behauptete, das sei unmöglich, erwiderte sie, doch, sie würde sicher nach Spanien fahren, wohin sie sonst fahren solle. Sie sprach in entschiedenem Ton, und er fragte sie schließlich etwas härter, was sie denn dort zu tun gedächte, um nicht der Spanischen Republik zur Last zu fallen. Herumhocken, ein hungriges Maul mehr und warten, warten. Da kam er schön an. Sie erwiderte, gleichfalls härter, sie sei noch nie im Leben jemandem zur Last gefallen. Sie verstehe sich beinahe auf jeder Art Arbeit. Kriegszeit hätte sie auch schon erlebt. Am Rhein kenne man sowas. Waschen und scheuern und stopfen und nähen und pflegen sei sie gewohnt. Nur, er müsse ihr helfen, diese Fahrt zu bewerkstelligen. Inzwischen hatte der Wirt den Tisch gedeckt. Er hatte Wein und Brot gebracht. Wenn er die Sprache auch nicht verstand, er hörte die große Erregung heraus und er dachte, seine Fischsuppe könne nicht schaden. Sie aßen und tranken zu dritt. Beide betreuten die Schweigert, wie nie Menschen zuvor sie betreut hatten. Eine große Bangnis und ein großer Trost kamen zusammen in diesem Haus. Der nächste Morgen erschien ihr nicht mehr so grell und heiß. Auch kam, wie er versprochen hatte, pünktlich der lange und magere Mensch, der über Ernst Bescheid gewusst hatte. Er führte sie durch die Stadt über einen weiten Platz, der gefegt war von Sonnenstrahlen, in eine Gasse, so eng und düster wie die Gasse der Grappe d'Or. Er sagte, hier sei das Haus, in dem man ihre Sache beraten würde. In engen Zimmern, die sie als eine Art Amt erkannte, mit Regalen und Pulten, schrieben und wühlten einige Männer und Frauen. Sie riefen sich Worte zu in verschiedenen Sprachen. Eine Frau sprach auf Deutsch lange und leise mit dem Begleiter der Schweigert. Streng sah die Frau aus. Sie trug eine Brille. Darum dachte die Schweigert an die Lehrerin in Algesheim, bei der sie die Ladenschlüssel gelassen hatte, wie man an eine Traumperson denkt. Das Schlüsselbund war so groß und wichtig wie das Gesicht mit der Brille. Auf einmal drehte sich diese Frau zu ihr hin. Sie fragte streng, was die Schweigert wolle und könne. Die Schweigert erwiderte klar und entschieden, sogar mit einem gewissen Stolz. Die bebrillte Frau, nicht unfreundlich, aber nüchtern und aufmerksam, gab ihr zuletzt einen Fragebogen, wie man einen auf jeder Art Amt den Leuten gibt. In der folgenden Zeit gewöhnte sich die Schweigert daran, in einem Café unter den Arkaden im Schatten zu sitzen und den großen Platz zu betrachten. Der Wirt der Grappe d'Or war ganz verwundert, als sie rechtzeitig vor der Abreise ohne Zögern genau bezahlte. Und er stieß mit ihr an, und er betrachtete sie noch einmal erstaunt und mitleidig wie bei ihrer Ankunft, aber ohne Belustigung. Sie hatte Vertrauen zu ihm gefasst und überließ ihm zur Aufbewahrung einen Rest ihres Geldes. Dicht vor der spanischen Grenze erkannte sie 3-4 Menschen wieder, die im selben Zug mit ihr gefahren waren. Ihr Herz war dumpf in dem langen Tunnel unter der Erde, der nach Spanien führte. Ihre Begleiter, meistens so jung wie ihr Sohn und der magere, lange Mensch von Toulouse, aber es gab auch einen Weißhaarigen, der mindestens so alt war wie sie selbst, und es gab auch ein blutjunges Mädchen, nahmen sich ihrer an, als hätten sie es untereinander ausgemacht, trugen abwechselnd ihren Handkoffer, obwohl alle selbst beladen waren. Die Schweigert wunderte sich noch immer, wie sich solche fremden Menschen durch Gesten und Worte ständig miteinander verbanden. Auch sie wandte sich schließlich an diese Leute, als hätte sie lange zuvor unter ihnen gelebt, aber in Wirklichkeit hatte sie niemals unter solchen gelebt wie die, die mit ihr in dem dumpfen Tunnel auf die spanische Seite gingen. Sie sah erstaunt, ohne Ängstlichkeit, an dem Soldaten hinauf, der mit einem harten Gesicht unter der Fahne rot-gold-violett ihre Papiere prüfte. Er hatte eine Furche zwischen den Brauen, und er sah kurz herunter auf das Gesicht der Schweigert, das auch eine Furche hatte zwischen den Brauen. Nicht mehr fassungslos, aufs Geratewohl, sondern fest überzeugt, sie könne, wenn sie nur unumwunden darauf bestünde, ihr Ziel erreichen, gelangte sie schließlich durch viele Kontrollen nach Barcelona. In der deutschen Abteilung der Interbrigaden erfuhr sie den Standort des Regiments, zu dem ihr Sohn gehörte. Sie schrieb ihm: »Jetzt bin ich hier.« Man beriet noch, welche Arbeit man dieser Frau zuweisen könne, als eine Nachricht vom Regiment kam, der Sohn läge mit einem Streifschuss im Lazarett in Albacete. Man gab ihr zu dem Passierschein einen Brief, sie könne nach ihrer Ankunft eingesetzt werden an Ort und Stelle. Im Zug, im Lastwagen, nie kam es ihr vor, als fahre sie weiter und weiter fort, vielmehr war sie des Glaubens, sie sei bald angelangt. Jeder Aufenthalt war ihr quälend. Nur manche Nacht lag sie im Freien, sie sah den ausgestirnten Himmel. Dabei vergaß sie das Warten hier unten. Sie hatte noch nie so viele, so funkelnde Sterne gesehen. Sie hatte nur einmal in Algesheim am Ende der Nacht die letzten paar Sterne gesehen, verblassende, kümmerliche, als sie endgültig wegfuhr. Hier gab es wohl immer nachts solchen Prunk. Und dann, auf der Fahrt, die violetten Berge und die Dörfer in Felsspalten. Und eine Ebene, so froh, als sei nichts anderes als Sonne möglich. Und weiche, waldige Berge und Meer, alles kam, wenn man die Ladentür hinter sich abschloss. Oft zeigte sie ihren Passierschein vor, ganz froh, wenn man ihn forderte. Sie spürte jedes Mal Stolz und Genugtuung. Im Lastwagen oder im vollen Abteil, immer fand sich noch ein schmaler Platz. Mehr brauchte sie nicht. Allerorts waren Soldaten und Bauersleute und selbst die Kinder heftig erregt. Manchmal blieb ein Blick an ihr hängen, ganz betroffen. Manchmal schlang plötzlich jemand den Arm um ihre Schulter und rief ihr, als sei sie taub, das Wort »Teruel« ins Ohr. Es klang oft in den Gesprächen »Teruel, Teruel«. Ob es ein Mensch oder ein Ort war, wusste sie nicht. Und immer wieder zeigte sie ihren Passierschein mit Stolz und mit strenger Miene. Das Krankenhaus war vordem ein Schloss gewesen und der Park ein Schlosspark. Sie sah beklommen dahin und dorthin. Einige Soldaten übten sich auf Krücken mit zusammengebissenen oder lachenden Zähnen. Andere lagen dick verbunden im Schatten. Von ihrem Sohn wusste sie nur ein Streifschuss, nicht schwer. Was hatte das zu bedeuten? Sie besaß ihre eigenen Erfahrungen von unheilbaren Wunden. Jetzt, da ihr Ziel erreicht war, fing ihr Herz erst an, sie mit schweren Schlägen zu warnen. Sie stieg die große weiße Treppe hinauf mit ihrem Handkoffer. Im Verwaltungsbüro, als man endlich begriff, wer sie war, gab man ihr einen Brief. Sie sah die Handschrift des Sohnes. Sekundenlang war sie so erleichtert, ihr lange entbehrtes Glück wieder vor Augen zu haben, dass die Enttäuschung nicht gleich kam. »Wie ich froh war, Mutter, wie ich auf dich gewartet habe. Aber ich durfte nicht länger bleiben. Ich komme zu dir, sobald ich kann. Sicher, ganz bald.« Wie gut, dass du nicht mehr weit weg bist. Niemand von uns hat es jetzt so gut wie ich. Wirst du hier bleiben? Sie brauchen ja alle Hände, und du, Mutter, kannst alles. Trotz ihres Kummers war sie stolz auf die weiße Schürze, die sie von nun an trug wie die Krankenschwestern, obwohl ihre Arbeit nur darin bestand, Wäsche instand zu halten. In der ersten Zeit war davon reichlich vorhanden. Bald aber hieß es, nicht nur viele gebrauchte Stücke auszubessern, sondern aus allerlei brauchbaren Resten ständig genügend Bettzeug bereitzuhalten. Aus der deutschen Brigade wurden viele Verwundete gebracht. Die Schweigert machte sich in den Krankensälen zu schaffen, um ihre Gespräche zu hören, um zu begreifen, welcher Mütter Söhne sie waren. Und sie suchte jetzt auf der Karte, wo ihr Sohn lag. Eine spanische Krankenschwester namens Luisa hatte sie bald nach der Ankunft gefragt, so gut es ging, ob Ernst Schweigert wirklich ihr Sohn sei. Jedes Land, dachte Agathe, gibt seinem Namen eine Silbe dazu. Ernest hieß er in Frankreich und in Spanien hieß er Ernesto. Dieses Mädchen war zart, seine Haut war so weiß, dass es kaum zu begreifen war, sein Haar war so schwarz wie ein Amselgefieder. Frau Schweigert betrachtete die Bilder, auf denen ihr Sohn mit Luisa zu sehen war. Sein Arm war verbunden, er sah aber froh und gelassen aus, wie er daheim nie ausgesehen hatte. Wenn Luisa einen Brief bekam, lief sie damit zu der Schweigert, und die Schweigert lief zu Luisa, wenn sie selbst einen Brief bekam. Eines Tages erschien es ihr, als ob die Menschen bei ihrem Anblick zögerten, ja, ihrem Blick auswichen. Etwas trieb sie, Luisa zu suchen. Die lag auf ihrem Bett und weinte. Die Schweigert berührte ihr Haar. Da fuhr sie hoch und warf sich ihr an den Hals und weinte. Sie wiegte den Oberkörper der Schweigert, den sie fest umfasst hielt, hin und her, doch die Schweigert hielt sich so steif, dass es war, als wiege sie ein Brett. Agathe Schweigert hatte bereits verstanden, dass Ernst gefallen war. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 197. Ich verlasse den zweiten Teil der Erzählung von Anna Segers, Agathe Schweigert. Den dritten und letzten Teil werden Sie nächste Woche hören. Eine Niemandsland-Produktion 2021. No pasarán. Pasaremos. Man singt ein Liebeslied, doch nicht für mich. Ein roter Mond erglüht, doch nicht für mich. Ich sag dem Glück Ade, was ich als Zukunft seh, ist mehr als Strindwerk je erfand für sich. Es muss ein Irrtum sein, kaum zu verstehen. Fällt mir ein Ziegelstein nur auf die Zehen. Drei Blätter hat mein Klee, denn meine gute Fee tut niemals was für mich. Scheint auch am Anfang alles gut zu gehen. Die Wetterfahne wird alsbald sich drehen. Ich bin aufs Pech geeicht, Fortuna lacht, vielleicht doch leider nie für mich. Liebeslieder sind mir zuwider, denn wer sie singt, der singt sie nicht für mich. Die die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 1. bis zum 8. März 2021. Strafanzeige gegen den Kronprinz. Reporter ohne Grenzen hat Strafanzeige gegen Mohammed bin Salman erstattet. Er soll für die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich sein. Im Zusammenhang mit dem Mordfall Khashoggi hat Reporter ohne Grenzen RSF beim Generalbundesanwalt Strafanzeige gegen den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erstattet. Auch weiteren hochrangigen Vertretern des Königshauses werde die systematische Verfolgung von Medienschaffenden durch Saudi-Arabien vorgeworfen, gab die Journalistenorganisation RSF am Dienstag bekannt. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bestätigte der Nachrichtenagentur AFP den Eingang der Strafanzeige. Der Journalist Jamal Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul von einem 15-köpfigen saudi-arabischen Geheimdienstkommando umgebracht worden. Seine Leiche wurde zerstückelt. Der saudi-arabische Journalist lebte damals im Exil in den USA und schrieb dort für die Washington Post. Riad hatte die Ermordung Khashoggis zunächst bestritten. Später wurden bei einem undurchsichtigen Prozess in Saudi-Arabien 5 saudi-arabische Staatsbürger zum Tode und 3 weitere zu Haftstrafen verurteilt. Die Todesstrafen wurden seither in Haftstrafen verwandelt. Neben Khashoggi bezieht sich die RSF-Strafanzeige auf 33 derzeit auf eine bis vor kurzem in Saudi-Arabien inhaftierte Medienschaffende. Diese seien Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit gemäß dem deutschen Völkerstrafrechtsbuch, erklärte Reporter ohne Grenzen. Als Straftatbestände nennt die Organisation unter anderem vorsätzliche Tötung, Folter sowie Verfolgung aus politischen Gründen. Als Hauptverdächtige sind Kronprinz Mohammed bin Salman und 4 weitere hochrangige Vertreter Saudi-Arabiens in der Strafanzeige benannt, darunter bin Salmans enger Berater Saud al-Qahtani. Die deutsche Justiz kann jetzt zu einem weltweiten Vorreiter werden, indem sie Strafermittlungen zu diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Saudi-Arabien aufnimmt, sagt der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen Deutschland, Christian Mier. Der Generalbundesanwalt sollte jetzt ernsthaft prüfen, ob er ein Ermittlungsverfahren eröffnen und Haftbefehle erlassen kann. Reporter ohne Grenzen zufolge erlaubt das deutsche Völkerstrafgesetzbuch VSTGB, den deutschen Gerichten nach dem Weltrechtsprinzip gegen schwerste Verbrechen von internationaler Bedeutung auch dann vorzugehen, wenn sie im Ausland und ohne Bezug zu Deutschland verübt wurden. Diese rechtliche Möglichkeit sei zuletzt unter anderem im Fall zweier in Koblenz angeklagter syrischer Geheimdienstmitarbeiter genutzt worden. Erst am Freitag hatte die USA einen Geheimdienstbericht veröffentlicht, in dem der mächtige Thronfolger Mohammed bin Salman für die Ermordung Khashoggis direkt verantwortlich gemacht wird. Bin Salman habe den Einsatz zur Ergreifung oder Tötung des Regierungskritikers genehmigt, hieß es in dem Bericht. In der Folge kündigten die USA Sanktionen gegen Dutzende saudi-arabische Staatsbürger und eine saudi-arabische Eliteeinheit an, die dem Kronprinzen als Leibgarde dient. Thema Lockdown in Deutschland. Es geht um Depressionen und Angststörungen unter Jugendlichen. An einer Oberschule in Tempelhof-Schöneberg in Berlin kam eine Schülerin auf die Idee, ein Padlet, das ist eine digitale Pinnwand, zu erstellen, auf der ihre Mitschülerinnen und Mitschüler Texte über ihre Gefühle im Lockdown veröffentlichen können. Carlotta, die Initiatorin, hatte 2 schlichte Fragen gestellt. Wie geht es mir und was können die Schule, die Lehrerinnen oder auch wir ändern, damit es uns besser geht? Mit diesen Fragen hat sie den blank liegenden Nerv ihrer Schulkameraden getroffen. Gedacht als Möglichkeit, allen Schülern eine Stimme zu geben, entsteht ein erschütterndes Bild vom seelischen Zustand der Jugendlichen. Besonders diejenigen, die in wenigen Wochen mit ihren Abschlussprüfungen beginnen, sehen sich einem gnadenlosen Druck ausgeliefert, funktionieren zu müssen. Wie einsame Maschinen pendeln sie vom Bett zum Schreibtisch und fragen sich, wann das alles ein Ende haben wird. Weil die Texte in der Schulgemeinschaft auf große Resonanz stießen, haben Schulleitung und Schülervertretung gemeinsam beschlossen, sie in anonymisierter Form einer großen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei betonen sie, dass die Texte nicht als Angriff auf die Schule oder die Lehrkräfte gemeint sind. Nach Informationen der Berliner Zeitung handelt es sich bei der Schule um eine ganz normale und eher gut gefüllte Oberschule. Am Tag vor den Bund-Länder-Gesprächen können die Zeugnisse wie ein dringender Appell gelesen werden, die Schulen für alle Jahrgänge wieder zu öffnen. Wir haben hier eine Auswahl der Padlet-Texte in der authentischen Rechtschreibung. Jemand sagt, nachts sitzt meine Schwester weinend am Bett. Früher war in meiner Familie nicht alles perfekt, wir verstanden uns gut, der Trennung unserer Eltern und lebten harmonisch miteinander. Jetzt sieht die Situation folgendermaßen aus. Meine kleine Schwester braucht durchgehend schulische Unterstützung, die meine Eltern ihr nicht geben können, weil sie selber arbeiten müssen und kaum noch Zeit haben. Meine Eltern haben mehr und mehr Probleme durch Corona. Und man bemerkt auch, das geht natürlich extrem auf die Psyche, weil man sich verantwortlich fühlt. Meine andere Schwester hat einfach aufgegeben und sitzt nachts weinend im Bett und schläft tagsüber. Ein anderer Schüler schreibt, am Anfang macht man einmal keine Aufgaben, weil man sie nicht abschicken muss oder sie nicht verständlich sind. Nach spätestens einer Woche wird plötzlich alles total viel. Man traut sich nicht, sich zu melden. Man kommt nicht mehr hinterher und bekommt Stress, da die Lehrer einem sagen, dass das so nichts wird mit einem guten Zeugnis. Die Arbeitsmaterialien und Hausaufgaben total durcheinander. Jetzt kommen Arbeiten über den Stoff vom Homeschooling. Panik, einfach nur Panik. Ein anderer Schüler sagt, das ist für viele Jugendliche wahrscheinlich eine der schwersten Zeiten in ihrem Leben und trotzdem bitte ich euch, bleibt stark. Jeder darf mal weinen. An einer anderen Stelle heißt es, ich frage mich, wie ich überhaupt mein Abitur schaffen soll. Meine Noten haben schon im letzten Semester komplett unter der Situation mit Corona gelitten. Ich hatte durchgängig Stress und dazu noch Angst, mich und meine Familie anzustecken. Kein Lehrer war gnädig mit irgendeiner Note oder hat aufgerundet. Eine andere Schülerin schreibt, zweimal in der Woche 7 Stunden am Stück Videokonferenzen und am Nachmittag dann noch Aufgaben, das geht einfach nicht. Außerdem finde ich es blöd, dass wir Kameras anmachen müssen, weil ich vielleicht nicht möchte, dass jeder meine Wohnung sehen soll. Außerdem ist es mir einfach unangenehm. Aber was gar nicht geht, ist der Grund, weshalb wir die Kamera anmachen müssen, nämlich weil ein paar Lehrer uns nicht vertrauen. 4 bis 5 Cafés am Tag und abends nicht schlafen können durch Panik, Angst und Herzrasen. Gut, in diesem Ton geht es immer so weiter, seitenweise Berliner Schüler und Schülerinnen an der Oberschule im Lockdown, im Home Office Schooling oder Homeschooling, wie das jetzt auf Neudeutsch so toll gesagt wird. Jo, wir befinden uns in der Woche vom 1. bis zum 8. März 2021. Es sind trübe Tage hier in Barcelona, bewölkt, recht kühl und feucht. Aber gegen Mittag kommt manchmal eine helle Wintersonne durch die Wolkendecke und wärmt doch ein bisschen die Stadt. Der Gestank der verbrannten Müllcontainer ist mittlerweile verzogen. Nach den Tagen der Krawalle hier in der Innenstadt von Barcelona ist es wieder ruhig geworden. Heute, am heutigen Mittwoch, hat sogar, hört, hört, der Ersatzpräsident Kataloniens, Pere Aragonès, die Gewalt verurteilt, die die letzten Tage die Stadt in Atem gehalten hatte. Das heißt, anstatt zurückzutreten und sich bei den Bürgern zu entschuldigen, hat er aufgehört, seine eigene Polizei zu beschuldigen und miese zu machen und hat jetzt die Gewalt verurteilt. Hört, hört, hört. Das ist das katalanische Labyrinth, meine Damen und Herren. Und wenn diese Herrschaften sagen, wir müssen die Ursachen auch finden für diese Gewalt, dann wissen wir natürlich ganz klar, in welche Richtung das geht. Die Ursache ist, ja, was wohl? Das Exil und die politischen Gefangenen. Lange nicht mehr gehört im Niemandsland, die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bund-Länder-Beratungen über weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie beginnt. Einigkeit besteht nach zuvor bekannt gewordenen Informationen wohl darüber, den Lockdown bis zum 28. März zu verlängern. Aber auch ein neuer Inzidenzwert für vorsichtige Lockerungen ist im Gespräch. Bundesamt für Verfassungsschutz stuft AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Das ergaben Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios. Die Landesämter der Behörde wurden heute über diesen Schritt in Kenntnis gesetzt. Die Partei könnte nunmehr mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht werden. Ungarische Regierungspartei Fidesz verlässt EVP im Europaparlament. Das teilte der ungarische Ministerpräsident und Fidesz-Vorsitzender Orbán mit. Die Partei ist damit einem Rauswurf zuvorgekommen. Die EVP hatte den Weg für den Ausschluss bereits freigemacht. Fidesz wird vorgeworfen, demokratische Grundrechte in Ungarn einzuschränken. Tote bei Protesten gegen Militärputsch in Myanmar. Nach Medien- und Augenzeugenberichten wurden mindestens 10 Menschen getötet. Es gab zahlreiche Verletzte. Sicherheitskräfte setzten neben Tränengas auch scharfe Munition gegen die Demonstrierenden ein. Großbritannien beantragte deshalb eine weitere Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Bundesbildungsministerin Karliczek stellt nationalen Lesepakt vor. Ins Leben gerufen haben ihn die Stiftung Lesen und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Der Grund? Jedes fünfte Kind kann nach Abschluss der 4. Klasse nicht richtig lesen. Einzelne Wörter werden verstanden, aber keine längeren Sätze oder ganze Texte. Das Wetter. Morgen von Süddeutschland bis nach Thüringen und Sachsen teilweise länger freundlich. Sonst zunächst vom Westen bis in die Mitte Schauer, die im Tagesverlauf Richtung Südosten vorankommen. 3 bis 16 Grad. Ay, mira, chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Früher hieß es immer auf dem rechten Auge blind. Jetzt kann man sagen, auf dem rechten Auge doch ein bisschen sehend. Es ist nämlich Folgendes passiert. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, hat die rechte AfD-Partei nach Berichten mehrerer Medien zum Rechtsextremismus-Verdachtsfall erklärt und damit eine Beobachtung der Partei mit nachrichtendienstlichen Mitteln ermöglicht. Dies berichten der Spiegel, die Süddeutsche Zeitung und das ARD-Hauptstadtstudio am Mittwoch übereinstimmend. Laut Spiegel verpflichtete sich der Verfassungsschutz allerdings in einem laufenden Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht Köln dazu, vorerst auf eine geheimdienstliche Überwachung von Abgeordneten in Bund, Ländern und im Europaparlament zu verzichten. Dasselbe gelte für Kandidaten bei den anstehenden Wahlen im Jahr 2021. Die AfD hatte gegen eine solche Einstufung durch den Verfassungsschutz und Verlautbarungen dazu geklagt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wollte sich am Mittwoch nicht zu den Berichten äußern. Es erklärte auf Anfrage, mit Blick auf laufende Verfahren und aus Respekt vor dem Gericht äußert sich das Bundesamt für Verfassungsschutz in dieser Angelegenheit nicht öffentlich. Nun ja, Grundlage für die Beobachtung der gesamten AfD ist den Berichten zufolge ein rund 1000 Seiten langes Gutachten des Verfassungsschutzes. Dafür hatten die Juristen und Rechtsextremismus-Experten des Amts in den vergangenen 2 Jahren etliche Belege für mutmaßliche Verstöße gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zusammengetragen. Die Gesamtpartei AfD war Anfang 2019 vom Verfassungsschutz als Prüffall eingestuft worden. Dies geschieht dann, wenn eine Organisation nicht eindeutig extremistisch ist, aber tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen vorliegen. Nachrichtendienstliche Mittel zur Beobachtung werden im Rahmen der Prüfungen noch nicht eingesetzt. Vielmehr werden die öffentlich wahrnehmbaren Aktivitäten der Partei systematisch ausgewertet. Eine Meldung vom Planeten Erde. In der Antarktis ist ein gigantischer Eisberg abgebrochen. Ein spektakuläres Ereignis. Ein mehr als 1200 Quadratkilometer großer Eisberg hat sich in der Antarktis vom Schelfeis gelöst. Ganz in der Nähe das deutsche Forschungsschiff Polarstern. Ein Eisberg von der Größe des Großraums London ist in der Antarktis vom Schelfeis abgebrochen. Bereits am 26. Februar hatte sich der Koloss von 1270 Quadratkilometern gelöst. Er war Teil des rund 150 Meter dicken Brundschelfeises. Der Abbruch des von der Forschung unter dem Kürzel A74 katalogisierten Eisriesen war erwartet worden. Wissenschaftler des Polarforschungsprogramms British Antarctic Survey, BAS, hatten auf Erkundungsflügen immer weiter wachsende Risse beobachtet. Das Foto ist auch sehr spektakulär. Ich habe hier das Foto aus der Sicht eines DLR-Satelliten und das sieht wirklich, ja, beeindruckend aus. Zuletzt verlängerte er sich um bis zu 1 Kilometer pro Tag. Bereits vor rund 10 Jahren waren erste Risse in dem Schelfeis entdeckt worden. Der Eisberg löste sich unweit der britischen Forschungsstation Halley 6. Wegen des auf der Südhalbkugel beginnenden Winters hatte das 12-köpfige Forschungsteam die Station bereits Anfang Februar verlassen. Die auf Untersuchungen der Atmosphäre spezialisierte Station war wegen der Risse im Schelfeis bereits vor Jahren landeinwärts verlegt worden, damit sie nicht von einer abbrechenden Eisfläche weggetragen wird. Die britische Station auf dem Brunteisschelf hat eine lange Tradition. Bereits seit 1956 wird hier geforscht. 1985 wurde dort erstmals das sogenannte antarktische Ozonloch messtechnisch belegt. Das Kalben von Eisbergen, wie der Vorgang genannt wird, ist in der Antarktis ein natürlicher Vorgang. Allerdings wird dieser Prozess durch den Klimawandel beschleunigt. Der aktuelle Abbruch stellt eines der wenigen, wenn nicht sogar das erste bekannte, größere Abbruchereignis am Brunteisschelf in den vergangenen Dekaden dar. Thema kriminelle Hassrapper, die gibt es nämlich auch in Deutschland. Da ist einer, ein interessantes Exemplar, der heißt Flair und der muss jetzt 10.000 Euro Strafe zahlen. Die Haftstrafe gegen ihn wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen verschiedener Taten mehr als 1 Jahr Gefängnis für den Rapper Flair gefordert. Ein Berliner Gericht verurteilte den Musiker nun zu einer Geldbuße und Bewährungsstrafe. Mehrfache Beleidigung, versuchte Nötigung, Fahren ohne Führerschein und Beihilfe zu verbotener Mitteilung aus Gerichtsverfahren. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat den Rapper Flair in all diesen Punkten schuldig gesprochen. Anders als von der Staatsanwaltschaft gefordert, soll Flair für die Vergehen allerdings nicht ins Gefängnis. Also nicht wie Hazel hier. Das Gericht verurteilte den 38-Jährigen, der mit bürgerlichem Namen Patrick Losensky heißt, zu einer Geldbuße von 10.000 Euro. Er verhängte zudem eine, wie gesagt, 10-monatige Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor 1 Jahr und 10 Monate Haft ohne Bewährung gefordert, weil eine positive Prognose bei Flair fehle. Der Rapper sei nicht bereit, sich an Regeln zu halten, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Flairs Verteidiger plädierte dagegen für eine Strafe von 7 Monaten Haft auf Bewährung. Seitdem der Rapper das Gericht bei einer Verhandlung Ende Januar wutentbrannt verließ, wird der Prozess gegen ihn in seiner Abwesenheit fortgeführt. Auch sein Anwalt konnte Flair nicht zurückholen. In dem Prozess wurden zunächst mehrere Anklagen zusammengefasst. Einige wurden inzwischen abgetrennt. So ging es zuletzt etwa nicht mehr um die mutmaßliche Beleidigung des Rappers Bushido. Diesen soll Flair im Internet als Bastard und ekligen Hund bezeichnet haben. Naja, immerhin, er hat nicht gesagt, man soll ihn totschlagen, ihm eine Bombe unter das Auto legen oder mit einem Genickschuss ihn ins Jenseits befördern. Auf der Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca, sieht es nicht gut aus. Der Spiegel hat einen Artikel geschrieben, der heißt Insel der Hungrigen. Erst kam das Virus, dann die Not. Die Touristeninsel Mallorca leidet wie keine andere spanische Region unter der Pandemie. NGOs berichten von Hunger und Armut. Immer mehr Einheimischen droht die Zwangsräumung. Vanessa Priego Martos sagt, sie müsse zurzeit oft weinen. Die 35-Jährige lebt mit ihrer 5-köpfigen Familie in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Port de Poyenza, ganz im Norden von Mallorca. Doch wenn sie an ihre Zukunft denke, erzählt sie, kämen ihr oft die Tränen. Vor der Pandemie arbeitete sie in einem Hotel. Ihr Mann war Oberkellner. Seit Frühjahr 2020 werden sie nicht mehr gebraucht. Zwar sind die Infektionszahlen gesunken, doch die Touristenmaschine Mallorca steht immer noch still. Besucher gibt es kaum noch. Priego Martos sagt, sie sitze mit ihrer Familie viel zu Hause. Wie es weitergehen soll, sei unklar. Als Saisonkräfte hätten sie und ihr Mann sich im Winter meist arbeitslos gemeldet, im Sommer dann wieder gearbeitet. So klappt es bislang immer irgendwie. Doch wegen der jährlichen Unterbrechung im Winter bekommen sie kein Arbeitslosengeld. Bis die Grundsicherung kam, dauert es Monate. Und sie reicht nicht. Die Kinder hätten bereits zu Weihnachten keine Geschenke erhalten. Die kaputte Waschmaschine habe sich nicht reparieren lassen, erzählt Priego Maros. Schon das Waschmittel sei ja fast zu teuer. Sie wäscht jetzt von Hand. Damit zumindest das Essen noch reicht, geht sie seit einigen Tagen zur Tafel. So wie sie tun es inzwischen viele Mallorquiner. Keine andere Region Spaniens wurde härter von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie getroffen als die Balearen. Nirgendwo sonst ging die Zahl der ausländischen Gäste so stark zurück. Laut einer Studie der Universität der Balearen ist inzwischen jeder vierte Einwohner verarmt. Die Zahl der Menschen, die in existenzieller Armut leben, soll sich innerhalb eines Jahres auf etwa 34.000 verdoppelt haben. Fast jeder fünfte Balearico war Ende vergangenen Jahres offiziell arbeitslos gemeldet. Mittlerweile sind es vermutlich noch viel mehr. Die meisten Hotels sind weiterhin zu. Selbst der Tourismusverband hält einen Saisonstart vor Sommer für unrealistisch. Kaum eine andere Einrichtung hat die Krise so sichtbar gemacht wie die Foodbanks, die Tafeln, die es inzwischen auf der ganzen Insel gibt. Bei Mallorca Sense Fam verdoppelte sich die Zahl der verteilten Hilfspakete im vergangenen Jahr. 6.000 Hilfsbedürftige wurden gezählt. Die Caritas und andere Organisationen nennen ähnliche Zahlen. Es geht um Tonnen von Lebensmitteln, die jeden Monat verteilt werden. Die Krise habe längst auch die Mittelschicht erfasst, erzählt Blai Vidal, seit 2009 ehrenamtlicher Vorsitzender der Hilfsorganisation Monte Sion aus Palma. Er habe den Posten eigentlich längst abgeben wollen. Doch es finde sich ja keiner, sagt der 73-Jährige. Also mache er eben weiter. Seine Organisation musste die Lebensmittelverteilung kürzlich auf einen Sportplatz verlegen. Die alten Räume reichten nicht mehr aus. In den vergangenen zwei Wochen seien jeweils 350 bis 400 Familien dazugekommen. Etwa 20 Kilo Vorräte bekomme jede von ihnen, rechnet Vidal vor. Reis, Zucker, Thunfisch. Dazu 4 Kilo Kartoffeln, 2 Netze Orangen und ein paar Auberginen, manchmal auch Fleisch. Etwa 1500 Kinder unter 12 Jahren würden so Woche für Woche versorgt. Zusätzlich verteile man auch Kleidung. Die Krise offenbart, wie abhängig die Insel vom Tourismus ist und wie dünn die Reserven vieler Familien sind. Helfer erzählen von Frauen, die Windeln mitnahmen, obwohl sie doch keine kleinen Kinder zu Hause hätten. Sie würden sie zerschneiden, um daraus Binden für sich selbst zu basteln. Für Hygieneartikel fehlt ihnen das Geld. Oder von Familien, die Kartoffeln nicht kochen können, weil sie kein Gas mehr haben. Regelmäßig berichten derzeit lokale Medien von Zwangsräumungen, weil Mieten nicht gezahlt werden konnten. Die Menschen ziehen zu Freunden oder landen im Obdachlosenheim. Längst können nicht mehr allen Bedürftigen Sozialwohnungen geboten werden. Seit der Finanzkrise vor rund 10 Jahren sei die Armut gestiegen. Dass es aber einmal so weit kommen würde, habe er nicht für möglich gehalten, sagt Blai Vidal. Nicht wenige der Bedürftigen kamen in den vergangenen Jahren vom Festland auf die Insel, darunter auch viele Migranten aus Südamerika oder Afrika. Die Leute denken, Mallorca wäre ein Paradies, erzählt Vidal. Alle meinen, wegen der Touristen könne es hier jeder schaffen. Aber das stimmt nicht mehr. Wie sich die Krise auch außerhalb der Touristenhochburgen entwickelt hat, lässt sich jeden Montag, Mittwoch und Freitag vor dem Gemeindezentrum von Santagny, etwa 50 Kilometer östlich von Palma, beobachten. Wenn die Helferinnen von Hope um kurz vor 10 auf den Parkplatz fahren, stünden die Hilfesuchenden oft schon eine Stunde an, erzählen sie. Anfangs hätten manche bereits um 8:30 dort gewartet. Zu groß war offenbar die Angst, nichts zu bekommen. Die Krise trifft fast alle, aber besonders die Jungen. 41% der unter 25-Jährigen waren im vierten Quartal 2020 arbeitslos gemeldet. Bei den unter 20-Jährigen waren es sogar rund 69%. Ein normaler Start ins Berufsleben ist für viele junge Spanier kaum noch vorstellbar. Was für die kommenden Monate noch etwas Hoffnung gäbe, sei für viele eine vage Chance, dass es vielleicht doch noch klappen könnte mit der Saison. Ob Deutsche, Engländer oder Russen kämen, sei letztlich doch egal. Hauptsache, es komme überhaupt jemand wieder. Niemandsland.

und Wasser aus den Badewannen in Wolfsmilch, Ochsengalle und Latrinenflut. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. In eines Katers Hirn, der nicht mehr fischt. Im Geifer, der aus den Gebissen der tollen Hunde träuft, mit Affenpiss vermischt. In Stacheln, einem Igel ausgerissen. Im Regenfass drin schon die Würmer schwimmen. Krepierte Ratten und der grüne Schleim von Pilzen, die des Nachts wie Feuer glimmen in Pferderotz. Und auch in heißem Leim. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. In dem Gefäß drin alles reingerät, was so ein Medikus herausholt aus dem schwieren Gedärm an Eiter und verpestetem Sekret. In Salben, die sie in den Schlitz sich schmieren, die Hurenmenscher, um sich kalt zu halten. In all dem Schmodder, der zurückbleibt, in den Spitzen und den Spalten. Wer hätte nicht durch solchen Schied hindurch gemusst? In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. Meine Herren, packt all die sauberen Sachen, gehen Sie in den verfaulten Kürbis nicht hinein, in eure Hosen. Um den Bottich voll zu machen, gebt auch den Arschgeruch von einem Schwein hinein und hat's 4 Wochen lang gegoren. In diesem Saft sollen eure Lästerzungen schmoren. Notícies de Barcelona, Annie Mansland. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 28. Februar bis zum 7. März 2021. Die Stadt und der Müll. Im Jahr 2025 wird Barcelona sein Müllabfuhrsystem auf einen ausschließlichen Abholdienst von der Haustür ab umgestellt haben. Barcelona Stadt hat 4 Firmen den Zuschlag für die wichtigsten Bereiche bei der Stadtreinigung zugesprochen. 287 Millionen Euro jährlich beträgt der Haushaltsposten hierfür. Es wird Verträge mit einer Laufzeit von 8 Jahren für insgesamt 4 Firmen, wie gesagt, geben. Barcelona Pandemie City. Die Coronavirus-Pandemie hat die Zahl der Besucher im Jahr 2020 in Barcelona um 78% verringert. Dies geht aus einem jüngsten Bericht über den Estat de la Ciudad, den Zustand der Stadt, hervor, den das Rathaus veröffentlicht und der Grundlage für eine heute im Stadtparlament stattfindenden Debatte sein wird. Corona-Seuche und Beschränkungen der Bewegungsfreiheit haben auch große wirtschaftliche Folgen. Zwischen 10% und 11% ist das Bruttosozialprodukt der Stadt im Jahr 2020 gesunken. Die Zahl der Kreuzfahrtpassagiere, die Barcelona besucht haben, ist um 93% gesunken. Es kamen insgesamt ca. 200.000 Passagiere an Land. Was den Arbeitsmarkt betrifft, so ist die Arbeitslosenquote offiziell auf 12,6% gestiegen. 4% mehr als im Jahr 2019. Die Zahl der Arbeitslosgemeldeten betrug am Jahresende 2020 hier in der Stadt Barcelona 93.842 Personen, 36% mehr als im Vorjahr 2019. Die Zahl der Neueinstellungen ist um 45% zurückgegangen. Im Hotelsektor wurden ca. 17% aller Angestellten entlassen. Dieser Sektor hat auch die meisten Kurzarbeitsverträge, ERTE genannt, 32%. Im Bereich Erziehung ergibt sich für Barcelona folgendes Bild. Prozent aller Schülerinnen und Schüler in Barcelona unter 16 Jahren konnten während des Lockdowns am Online-Unterricht nicht teilnehmen, was besonders die unteren Schichten betraf. Im Bereich Wohnungsmarkt, beim Immobilienkauf, gab es einen Rückgang um 28,5%, bei den Mietverträgen um 25,3%. Die Mietpreise stiegen im Jahr 2020 im Vergleich zu 2014 auf durchschnittlich 974 Euro. Das sind 40% mehr als vor 6 Jahren. Auf dem Gebiet der Covid-Seuche sieht die Statistik des Rathauses wie folgt aus. 98.600 nachgewiesene Covid-Erkrankungen bis Januar 2021 mit einem Überschuss der Sterberate von 4.500 Personen, die entweder an oder mit Covid gestorben sind. Hier liegt die Sterberate in den sogenannten ärmeren Stadtvierteln, Raval oder Ciudad Vella, deutlich über der in den sogenannten reicheren, besser situierten Stadtvierteln wie Pedralbes oder San Gervasio. Der 8. März rückt näher, wenn Sie diese Sendung hören, sind es nur noch ein paar Tage. Aber schon jetzt herrscht Uneinigkeit darüber, ob, wie und wo am Internationalen Frauentag, dem 8. März, für die Rechte der Frauen demonstriert und protestiert werden soll. Frau Gesundheitsministerin Carolina Darias hat sich hierzu klar ausgedrückt. Keine Großdemos sollen stattfinden, sagt sie. Die Pandemiesituation erlaubt keine Demos und Versammlungen. Es ist nicht zu verantworten, Demos mit, sagen wir mal, 500 Menschen und sogar mit Abstand durchzuführen. Doch schon 3 Tage später korrigierte der Staatsvirologe und Regierungsberater in Sachen Pandemie, Fernando Simon, die Worte seiner Ministerin. Es hänge davon ab, wie diese 500 Personen sich zusammenfinden und welche sanitären Schutzmaßnahmen dann zum Tragen kämen, sagte er vor den laufenden Kameras. Die Personen, die Abstand halten, Masken tragen und vorsichtig sind, reduzieren das Risiko einer Infektion erheblich, sagte Dr. Simon am Donnerstag, wie gesagt, auf einer Pressekonferenz. Podemos erklärte über ihren Sprecher Pablo Echenique, dass die Worte der Ministerin lediglich eine Empfehlung seien und die Demos durchaus im Einklang mit den vom Rathaus in Madrid zum Beispiel und Barcelona angewandten Regeln stünden. Wasser für die Armen. Das Rathaus von Barcelona verkündete am vergangenen Donnerstag durch seinen Vizepräsidenten für Ökologie der AMB, L'Area Metropolitana de Barcelona, Eloy Badia, dass der Wassertarif für die ärmeren und sozial am meisten benachteiligten Personen und Haushalte in Zukunft zum Nulltarif geliefert werde, wobei gleichzeitig die Tarife für alle anderen Personen und Haushalte um 1,5% angehoben würden. Bisher war die Bonifizierung für die als sozial benachteiligt klassifizierten Haushalte 50% der Tarifgruppe 1. Das sind diejenigen, die bis zu 6 Kubikmeter pro Monat Wasser konsumieren. Die Rede sei hier, so Eloy Badia, von ca. 60.000 Haushalten, die dann die Grundversorgung mit Wasser gratis bekommen würden. Beton und Widerstand. Ein Richter hat auf Anzeige der Partei Junts per Cat hin eine Untersuchung zu den Betonblöcken in Gang gesetzt, die in vielen Straßen, besonders aber in den Straßen Consell de Cent und Girona, einen Teil der Fahrbahn für Fußgänger absperren. Junts per Cat fordert über ihre Anwälte Zugang zu den Sicherheitsexpertisen, die zu der Installierung der Betonblöcke vorgenommen worden sind. Thema Begnadigung für Hass-Rapper Hazel. Die Inhaftierung des Rappers Hazel und die daraus folgenden Krawalldemos der letzten Woche beschäftigten am Freitag so gut wie ausschließlich die Sitzung im Stadtrat von Barcelona. 5 der 7 vertretenen Parteien präsentierten Eingaben, die als Ganzes debattiert wurden, aber über die separat abgestimmt wurde. Der Vorschlag der Partei von Bürgermeisterin Ada Colau, En Comú, wurde angenommen. Darin wird die Regierung von Madrid aufgefordert, den Rapper Hazel zu begnadigen. Umgehend heißt es, die 2. Eingabe der Partei PSC, der Sozialisten, die Gewalt und die durch die Demonstrationen aus Solidarität mit dem Rapper Hazel hervorgerufenen Zerstörungen und Verwüstungen in der Stadt zu verurteilen, wurde ebenfalls angenommen. Die Kommunes von Colau bekamen die Unterstützung von ERC und Junts per Cat hierfür, doch nicht von den Sozialisten der PSC. Die Sozialisten brachten ihren Text mit den Stimmen von Barcelona per Canvi, das ist die Partei von Manuel Valls, von der PP und den Ciudadanos durch. Alle anderen Parteien weigerten sich, die Zerstörungen und die Gewalt der Demos der letzten Tage, um den Hassrapper Hazel zu verurteilen. Besonders die Independentista-Parteien. Neben der Bitte um eine Begnadigung für Hazel, die nun offiziell vom Rathaus Barcelona vorgebracht wird und an die Regierung in Madrid mit einer Protestnote geht, soll auch die Forderung nach einer Änderung des Strafrechtsparagraphen vorgenommen werden, der die Delikte betrifft, die Hazel zur Last gelegt werden. Delikte wie Enaltecimiento del Terrorismo, also könnte man übersetzen mit das Hochleben lassen oder das Rechtfertigen von Terrorismus. Wegen denen genau der Hassrapper Hazel also im Knast sitzt. Die sollen nicht mehr mit Gefängnisstrafen geahndet werden. Auch ist in dem Text von der Schaffung einer Kommission die Rede, die das Modell der öffentlichen Ordnungskräfte revidieren soll, um mehr Garantien zu haben, dass bei Einsätzen der Polizei die Bürgerrechte eingehalten würden. Polizeibrutalität bei solchen Demos ist natürlich oft gegeben. Eine Eingabe der Partei Ciudadanos, PP und der Waltz-Partei, die Angriffe auf das Gebäude der Tageszeitung El Periódico zu verurteilen und die Zerstörungen öffentlichen urbanen Mobiliars, wurde vom Rest der Parteien nicht unterstützt. Auch die Forderung, dass das Rathaus als Ankläger gegen die wegen Zerstörung von öffentlichen Eigentums an Straßen, Gebäuden und Geschäften sowie urbanem Mobiliar Verhafteten auftreten solle und Schadensersatz von überführten Tätern fordern solle, wurde von allen anderen Parteien nicht unterstützt. Die Fronten sind also auch im Rathaus von Barcelona klar hervorgetreten. Die Separatistenparteien ERC, Junts per Cat und CUP verurteilen die Polizeigewalt, stellen die korrekte Arbeit der Ordnungskräfte in Frage und verlangen die sofortige Freilassung des Hassrappers Hazel. Viele von ihnen verknüpfen das Schicksal von Hazel mit dem von Carles Puigdemont und den gefangenen Independentista-Führern. Sie sehen in den Straßenkrawallen eine Bewegung gegen Spanien und die spanische Monarchie und betrachten die daraus resultierende Gewalt mit gewissem Wohlwollen. Spanien sei ein faschistischer Staat, sagen viele in Depes. Die Unruhen auf der Straße werden so geschickt auf die Mühlen des katalanischen Separatismus gelenkt und politisch ausgeschlachtet. Die nationale Schicksalsgemeinschaft von CUP, Junts per Cat und ERC macht derlei möglich. Somit kann man davon ausgehen, dass das Klima der Spannungen in dieser Stadt noch lange aufrechterhalten bleiben wird. Kein PAM für Barcelona. Der ehrgeizige Aktionsplan zur Erneuerung der Stadt Barcelona, der Plan de Actuación Municipal, PAM, PAM genannt, das ist die sogenannte Roadmap der Regierung Colau, das Herzstück ihrer Politik, für ihr gesamtes Mandat, wurde am Freitag im Plenum der Stadtverordneten abgelehnt. Auch die Debatte über den Zustand der Stadt sparte nicht mit harscher Kritik aller Oppositionsparteien an der regierenden Bürgermeisterin. In Barcelona sei im Pandemiejahr 2020 sowohl die Armut als auch die Ungleichheit und die Wohnungsnot gestiegen, was die Opposition natürlich versuchte, Ada Colau anzukreiden. Selbst ERC, Verbündete bei vielen Maßnahmen der Regierung Colau, lehnten den PAM-Plan strikt ab. Die rechte Junts per Cat-Partei durch ihre Vorsitzende Elsa Artadi ging sogar so weit, Ada Colau für das Ausbleiben der Touristen verantwortlich zu machen. Denn Colau gebe die Schuld der Generalitat, die habe damit nichts zu tun. Und Ada Colau würde die Schändlichkeiten der spanischen Regierung verdecken. Naja, die alte Leier. Esteu escoltant Niemandsland, un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. Família radiofònica! Zwangsräumungshölle Barcelona. Rosario ist eine 97-jährige Anwohnerin in Hospitalet de Llobregat und wurde vergangene Woche irrtümlich zwangsgeräumt, wie die Familie von Rosario vor dem obersten Gerichtshof Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, TSJC, anklagte. In einer Erklärung, die vom Radiosender RAC-U übertragen wurde, erklärte die Enkelin von Rosario, Frau Laura Caballero, dass am vergangenen Freitag, während die alte Frau ein paar Tage im Hause ihres Sohnes verbrachte, ein Räumungskomitee mit Justizangestelltem, Besitzer des Hauses und allem Brimborium vor der Dachterrassenwohnung von Rosario aufkreuzte, die Wohnung rechtswidrig aufbrach, alle Möbel und alles, was sich darin befand, daraus entfernte. Es stellte sich dann heraus, dass der Räumungsbefehl aber einer anderen Wohnung galt. Die Frage ist jetzt, wer den Schaden wiedergutmachen soll. Zwar kann Rosario, nachdem der Irrtum aufgeklärt ist, wieder einziehen, doch ihre Wohnung ist leer. Möbel, Haushaltsgeräte, persönliche Gegenstände, sogar ihre Hochzeitsfotos, das Manuskript ihrer Memoiren, an dem sie gerade gearbeitet hatte, alles ist verschwunden. Niemand, so die Enkelin, konnte sagen, wer die Sachen wohin gebracht hat und wo sie geblieben sind. Die Angelegenheit liegt nun in den Händen der Anwälte. Thema sexuelle Gewalt am Theaterinstitut. Wie vergangene Woche bereits berichtet, wurden Konsequenzen aus dem jahrelangen Machtmissbrauch am Institut de Teatre de Barcelona gezogen und 3 Lehrer wurden vorläufig vom Dienst suspendiert bzw. entlassen. Jetzt ist auch die Direktorin des Instituts de Teatre de Barcelona, Frau Magda Puyo, zurückgetreten. Aus Verantwortung und Anstand, sagte die Frau gegenüber der Presse am vergangenen Freitag. Mit ihr ist die gesamte Direktion der Abteilung Bühnenerziehung zurückgetreten, die der Diputación von Barcelona untersteht. Die ganze Woche über hatte es Protestkundgebungen, Demos und Aktionen gegen die Direktion des Theaterinstituts gegeben. Die Schüler und Schülerinnen forderten seit Wochen den Rücktritt der Leitung. Erst auf diesen Druck hin kam es dann zu den Rücktritten. Auch wurde inzwischen eine interne Untersuchung gegen den Hauptbeschuldigten der sexistischen Aggressionen, einen gewissen Herrn Joan Oyer, eingeleitet. Thema Botellones. Botellón ist in Spanien das, was die deutschen Medien in letzter Zeit gerne als Party bezeichnen. Das heißt, Dutzende, manchmal Hunderte junge Menschen kommen auf Straßen und Plätzen zusammen, trinken Alkohol, rauchen Joints und veranstalten noch andere für ältere Herrschaften unerwünschte Dinge. Dabei ist es oft oder meist laut. Und später wird viel Abfall und Dreck zurückgelassen. In Zeiten der Pandemie ist dieses Verhalten sogar illegal. Nun beschwert sich der Bar- und Gaststättenverband Barcelonas, El Gremi de Restauración de Barcelona, per Twitter darüber, dass die Regierung, Govern, gegen Kneipen und Bars ein strenges Beschränkungsregiment verhängt hat, bei großen Alkoholpartys auf offener Straße aber gerne beide Augen zudrückt, auch wenn gegen die herrschenden Anti-Covid-19-Regeln eklatant verstoßen wird. Roger Pallarol, der Vorsitzende des Verbandes, beschwerte sich vor allem über die Situation rund um das Borneviertel. Die katalanische Regierung schaut gerne weg, während die Wirtschaft der Stadt vor die Hunde geht. Auch fordert der Verband, dass die Landesregierung endlich die Gewalt verurteilen müsse, die von den Protesten für den Rapper Hazel ausgeht. Barça-Gate. Der Ex-Präsident des FC Barcelona, Bartomeu, verbrachte die Nacht vom Montag auf Dienstag im Gefängnis, nachdem er wegen Steuerbetrugs, Veruntreuung, Geldwäsche und verschiedenen anderen Delikten verhaftet worden war. Nach dem faktischen Bankrott des Clubs, den sportlichen Misserfolgen der letzten Monate und dem Hin und Her wegen der überteuerten Spielergehälter kommt jetzt noch eine strafrechtliche Krise hinzu. Die Mossos de Squadra drangen am Montagmorgen mit einem Durchsuchungsbefehl und einer Kriminalbrigade in die Büros des Clubs ein, um Dokumente und Festplatten von Computern zu beschlagnahmen. Finanzielle Delikte, fiktive Rechnungen, fingierte Zahlungen, eine Diffamierungskampagne auf Kosten des Clubs sind einige der Delikte, die dem Ex-Präsidenten Bartomeu und seinen Mitarbeitern zur Last gelegt werden. Ein Umfrageergebnis, durchgeführt von der Cadena SER in Zusammenarbeit mit El Periódico de Catalunya. Die Frage lautete: Glauben Sie, dass die katalanische Landesregierung Govern die Straßengewalt der letzten Tage zu wenig eingedämmt hat bzw. zugelassen hat? Ja, sie, 94%. No, nein, sagten 6%. Also eine klare rote Karte für die Separatistenregierung unter Pere Aragonés. Bleiben wir beim Thema Straßenkrawalle um die Inhaftierung des Hass-Rappers Hazel. Inzwischen hat die Polizei Mossos de Escuadra drei Personen verhaftet, denen zur Last gelegt wird, den Brandanschlag mit einem Molotow-Cocktail auf einen Wagen der Guardia Urbana verübt zu haben. Im Moment des Anschlags befand sich ein Polizist in dem Auto, der sich jedoch befreien konnte. Dieser Brandanschlag bedeutete einen Breaking Point, einen Bruch im Umgang der katalanischen Behörden mit dieser hochgekochten Straßengewalt. Selbst die eingefleischten Independentistas von ERC und Junts per Cat sahen sich gezwungen, diesen Gewaltakt öffentlich zu verurteilen. Bisher haben die Politiker und Verantwortlichen für die Sicherheit von Leib und Leben und Eigentum der Bürger dieser Stadt die Gewaltwelle milde und stillschweigend behandelt. Sie interpretieren diese Gewalt als Revolte gegen die böse spanische Justiz, die so Ehrenmännern wie den Rapper Hazel oder den Separatistenführer Puigdemont ungerechterweise justizmäßig verfolgt. Lange genug hat man einer radikalen Jugend eingeredet, Spanien wäre Faschismus und Franco regiere noch irgendwie mit in Madrid. Eine Politikerin, die ohne Wenn und Aber diese Art von Gewalt von Beginn an verurteilt hat, ist die Bürgermeisterin Ada Colau. Das Recht auf Protest ist eine Sache, die Freiheit eine andere, sagte sie. Die Gewalt ist kein Weg, wenn das Leben von Menschen in Gefahr gebracht wird. Die Brandbuben sind mittlerweile identifiziert. Ein Italiener, eine Französin und eine Katalanin. Die Polizei hat sich inzwischen auf verschiedene Täterkreise eingeschossen. Unter anderem auf Anarchisten und die Jugendorganisation der CUP. 136 Verhaftete, 14 am Samstag, darunter 7 Anarchisten, davon 4 Italiener, hat es gegeben. Inzwischen kam es auch zu Hausdurchsuchungen in Mataró und Canet de Mar. Der Brandanschlag und die Überfälle auf Polizeireviere bilden offensichtlich einen Punkt ohne Wiederkehr. Und hiermit beenden wir den Barcelona-Infoblog für die Woche vom 28. Februar bis zum 7. März 2021. Habla Contrabanda FM, una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Fases, lo que fases, aquí estamos. Hier ist Niemandsland 91.4 FM. Unsere Hunde sind sehr nervös. Thank you. mit deinen Gedanken, sei endlich mal spontan. Du bist die langweilige Stille im Inneren des Orkans. Aber weil ich mein Leben liebe, will ich, dass alles gleich bleibt und wird. Möchte jeden Tag dasselbe tun, bis der letzte Teil in mir stirbt. Wegen dem Licht lieben wir die Sterne, wegen der Treue lieben wir das Tier. Und immer wenn ich daran denke, stirbt etwas in mir. Ich habe Schuld, es tut mir leid, es ist nur so, dass seit Wochen die Sonne nicht mehr scheint. Das hält auf die Seele, von der du sagst, dass es sie nicht gibt. Aber warum sind dann in der letzten Zeit Soulplatten so beliebt? Du sagst, eins und eins wird immer zwei ergeben. Und was ich habe, ist meins. Ich frage dich, warum werden dann zwei Tropfen Wasser auf einem Blatt immer eins? Oh, ich denke noch gern an dich. Ich denke gern an dich, dann und wann, ja. Ich bin der Letzte mit einem Bierglas in einer Welt voller Champagner. Die Welt ist von sich selbst besoffen, aber ich bleib beim Bier. Und immer wenn ich daran denke, immer wenn ich daran denke, immer wenn ich an dich denke, stirbt etwas in mir. Kino im Niemandsland. Wir befinden uns in der Woche vom 1. bis zum 8. März 2021. Der Film, den ich heute vorstellen möchte, hat etwas mit dem Beitrag über die Blockade von Leningrad zu tun, die ich zu Beginn des Programmes gebracht hatte. Jawohl, es ist der Film mit dem gleichen Titel. Leningrad, die Blockade. Der Film ist eine britisch-russische Koproduktion. Der Film schildert die Blockade. Es ist ein Drama aus dem Jahr 2009 von Alexander Burawski mit solchen Stars wie Gabriel Byrne, Mira Sorvina, Alexandra Adulov und auch mit Armin Müller-Stahl. Leningrad ist von allen Seiten von deutschen Truppen eingeschlossen. Die Situation verschlechtert sich von Tag zu Tag. Die Krankenhäuser melden immer öfter. Nur eins von 20 Schiffen schafft es, seine Ladung sicher nach Leningrad zu bringen. Oh, ich kann immer noch nicht glauben, dass ich endlich nach Leningrad komme. Angriff! Wir kommen! Russland im Winter 1941. Kate Davis ist eine junge Reporterin und sieht den Krieg vor allem als Chance für ihr berufliches Weiterkommen. Als sie die Möglichkeit bekommt, über die Leningrader Blockade zu berichten, nimmt sie diese Herausforderung freudig an. Doch dann passiert das Unfassbare. Während eines Fliegerangriffs auf ihren Konvoi wird Katie von ihren Kollegen isoliert und kann als einzige überleben. Schwer verletzt flüchtet sie in das belagerte Leningrad, wo sie bei einer zivilen Familie Unterschlupf findet. Zusammen mit Nina Zvetkova, einer russischen Milizin, und zwei Kindern kämpft sie täglich ums Überleben in einer Hölle aus Hunger, Kälte und Krieg, in der nur die Stärksten der Starken eine Chance auf Leben haben. Wo war der Bob Parker? Hören Sie auf mich! Steigen Sie in das Flugzeug, los! 6. Oktober. Die Stromversorgung wurde unterbrochen. Die Telefonleitungen wurden am 8. September unterbrochen. Ein befristeter Flüchtlingsausweis. Verlassen Sie ohne das niemals das Haus. Hier, essen Sie. Die Leningrader Blockade gilt als eines der größten Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs. Die Belagerung der Stadt forderte bis zu 1,1 Millionen zivile Menschenleben. Diese Belagerung wird niemals enden. Das ist Kates Vater. Privetsky. Alexei Valerian. Tochter eines Generals der Weißen Garde. Für wen spionierst du? Spionieren, bitte. Und warum bist du dann überhaupt hier? Weil ich mein ganzes Leben davon geträumt habe, zurück nach Russland zu gehen. Wir kennen uns ab sofort nicht mehr. Wenn du überlebst, gut. Versuch dein Bestes. Versuch du's auch. Wenn man nichts zu essen bekommt, außer einem kleinen Stück Brot, leidet man zuerst sehr. Aber nach einer Weile wird der Schmerz immer dumpfer und er verwandelt sich in apathische Gleichgültigkeit. Alles, was man tun will, ist sich hinlegen. In Leningrad bedeutet, er legt sich hin oder sie legt sich hin, dass es zu Ende geht. Lass dich nicht zurück, das kann ich nicht. Ich habe euch versprochen, dass alles gut wird und das wird es auch. Hilf Sima und bring mich zurück in die Küche an den Herd. Jedenfalls der Spielfilm Leningrad, die Blockade des Regisseurs Alexander Burawski ist kein Meisterwerk und hat einige Schwächen und Erzähllagunen aufzuweisen. Doch ist er überall da solide, wo er das Leiden der Menschen, der Frauen, Kinder, Männer schildert und die Zerstörungen bloßlegt, die der Krieg unerbittlich in allen und in allem anrichtet. Der Versuch, zu Beginn und am Ende des Films eine Art militärische Heldenhaftigkeit zu propagieren, wirkt angesichts des Grauens wie angeklebt und draufgepappt. Das Auftreten der internationalen Stars, des Briten Gabriel Byrne und des Deutschen Müller Stahl, ist flüchtig und offenbar der Finanzierung geschuldet. Leningrad, die Blockade, ist zweifellos ein kommerzielles Produkt. Doch sind darin herzzerreißende Passagen und Sequenzen von großer cineastischer Wucht zu finden, die das Sehen wirklich lohnenswert machen. Und hiermit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Dankeschön, dass Sie heute im Niemandsland 2 Stunden dabei waren. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche, ein herrliches Wochenende. Bleiben Sie gesund und hören Sie Kontrabande FM unter www.kontrabande.org und hören Sie natürlich Niemandsland auch im Podcast unter www.niemandsland.kontrabande.org. Tschüss, adeo, agur. Ich habe hier eine kleine Kinokneipe aufgemacht im Kontrabandastudio Niemandsland und habe die schönsten Filmposter für dieses Jahr aus dem Filmkalender der Filmzeitschrift Fotogrammas hier an die Wand gehängt. Marilyn Monroe, die lächelt in die Kamera. La Cosa Más Dulce. Dann Fotos von Monica Bellucci, Jane Fonda. Ein Foto von James Dean. Jeanne Moreau und Brigitte Bardot aus dem Film Savoir Vivre, Viva Maria. Joan Crawford und Douglas Fairbanks Jr., ein tolles Poster, die liegen da am Strand in ihrer herrlichen Jugend und freuen sich. Harrison Ford und Rico Testigo, ein reicher Zeuge von Peter Weir aus dem Jahr 85, tolles Poster. Jane Birkin, da brauche ich nicht viel zu sagen, hinreißend. Jack Nicholson, der böse Bube Hollywoods mit dem braven Mädchen Hollywoods, Diana Keaton. Primavera in Otoño, Frühling im Herbst. Klasse Film von 2003, hier das Poster an der Niemandsland Studiowand. Fred Astaire und Barry Chase tanzen da. Und als Höhepunkt haben wir Groucho Marx. Der ja, tanzt unbeschreiblich in einer Schar von wunderschönen, elfenartigen Ballettfrauen. Typisches Hollywood-Ballett und lächelt da richtig schön in die Kamera. Gut, kommen wir zu unserem Kinogespräch mit Bammel. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland. Eine weitere Ausgabe unserer Kinokolumne Bambule auf der Leinwand. Heute ist unser Thema die Nominierung zur Goya-Preisverleihung 2021. Ja, und ich und Dedi, wir haben uns überlegt, dass wir uns das so ein bisschen aufteilen. Ich werde ein paar Filme rausfischen aus den zahlreichen Nominierungen und versuchen, euch so ein paar Filme zu empfehlen, die man jetzt auch wieder auf der Leinwand sehen kann, auf der großen Leinwand im Kino hier in Barcelona. Aber kommen wir erstmal zu dieser Preisverleihung. Spaniens wichtigster Filmpreis wird vergeben zum 35. Mal, der Premio Goya. Wo findet das statt und wann? Am 6. März wird der berühmte Alfombra Roja, also der rote Teppich, ausgerollt. Und zwar im Teatro del Soho in Malaga. Ja, in der kommenden Sendung werden wir dann die Preisträgerinnen und Preisträger nennen können. Wunderbar. Es gibt eine ganze Reihe von tollen Filmen, die das Jahr die nominiert wurden. Ich finde, trotz der Pandemie war das Filmjahr 2020 doch relativ vielfältig und toll. Also ich muss sagen, ich gucke eigentlich sowieso gerne spanische Filme, aber in den letzten Jahren wurde die Auswahl ein bisschen dünne. Scheinbar hat das Pandemie ja hier ein bisschen die Kreativität angespornt. Und es gibt ein paar ganz spannende Filme in der engeren Auswahl zur Preisverleihung. Zwei Filme haben wir schon besprochen. Fange ich mal mit denen an. Einmal die ganz tolle Beziehungskomödie Sentimental. Wer jetzt sagt was? Eine Komödie aus Spanien. Er stimmt, teilweise, der Humor ist manchmal recht brachial. In dieser Komödie ist er, finde ich, ziemlich treffsicher. Jess Gay hat diesen Film gemacht und wir hatten den im Dezember schon mal in unserer Besprechung. Der zweite Film, den wir ebenfalls hier hatten, vor zwei Wochen, ist Las Niñas von Pilar Palomero. Ihr erinnert euch sicher, das ist dieser tolle Film über das Mädcheninternat Anfang der 90er Jahre in Zaragoza. In diesem Film wird das Schicksal einer Tochter, einer alleinstehenden Mutter im nationalkatholischen Spanien, der Franco-Zeit geschildert, hautnah und erdrückend, wie ausgegrenzt und geächtet die, könnte man sagen, sündige Frucht der Liebe einer unverheirateten Frau hier mit all ihren Leiden, Widersprüchen und Wirrungen gezeigt wird. Meiner Meinung nach meisterhaft. Unbedingt sehenswert. Und schauen wir mal, ob es dafür einen Preis gibt. Da bin ich ganz sicher, Bammel, besonders für Drehbuch, Kameraführung oder Kamera und eventuell auch sogar für die beste schauspielerische Leistung. Es gibt ja die Kategorie Actriz de Revelación, also beste neu entdeckte Schauspielerin. Außerdem nominiert ist La Boda de Rosa, den habe ich nicht gesehen leider, muss ich ehrlicherweise zu meiner Schande gestehen, denn das ist der letzte aktuelle Film von Itziar Bolen und die finde ich eigentlich ganz, ganz toll als Filmemacherin. Ja, Didi, hast du den gesehen? Kannst du was dazu sagen? Nee, leider nicht, aber bis Sonntag wird das noch nachgeholt. Ich bin nämlich ein Fan von Itziar Bolen. Ja, was ist noch nominiert? Insgesamt in 13 Kategorien, jeweils 4 Titel, Künstler oder Schauspieler. Und einer davon ist der Film Adu von Salvador Calvo. Die Hauptrolle spielt Luis Tosar. Es gibt insgesamt 3 Erzählstränge und das ist dieser ganz tolle Film, der atemberaubende Bilder aus dem Herzen von Afrika liefert und unter anderem ist eben eine der Geschichten oder einer der Handlungsstränge die Geschichte von 2 Kindern, die auf der Flucht sind und versuchen, den Weg nach Europa zu schaffen. Ich habe den Film zusammen mit meiner aktuellen Lebensgefährtin im Kino gesehen. Die ist ein bisschen sensibler wie ich und die ist mehrfach während des Films in Tränen ausgebrochen. Also das ist wirklich, das geht schon ganz schön ans Gefühlsleben, was man da sieht. Nicht nur wegen dem wirklich traurigen Schicksal, was Millionen von anderen Menschen auf diesem Planeten im Moment haben und hier anhand dieser beiden Kinder dargestellt wird, sondern auch, weil der Film eben doch so gestaltet ist, dass er manchmal doch schon, sag ich mal, scharf am Kitsch vorbeischrammt. Aber es gibt atemberaubende Bilder und die Geschichte ist hochpolitisch und spannend erzählt. Insofern fand ich den äußerst empfehlenswert, Adu von Salvador Calvo. Ich bin gespannt, ob es einen Preis gibt. Ich denke, da muss es einen Preis geben. Und wenn allein schon für die gut erzählte Geschichte, also die Kategorie Drehbuch wäre da vielleicht angesagt. Einverstanden, wenn du sagst, es ist Gefühlskino. Aber ich denke auch, wie soll man das unbeschreibliche Elend dieser Kinder, dieser Ärmsten der Armen sonst schildern? Spielberg hatte ein ähnliches Problem ja schon in Schindlers Liste und hat es auf seine Weise gelöst. Dann als Mejor Actor ist unter anderem Mario Casas Nominiert für seine Rolle in Nomad Taras, ein hochspannender Thriller, wie ich fand. Und als Mejor Actriz haben wir Amaya Aberasturi in Aquelarre. Oder Aquelarre ist sie nominiert. Das ist ein Film, der Anfang 1605, glaube ich, irgendwie so, im Baskenland spielt. Und es geht in den dunklen Wald und zu den Hexen im Baskenland. Ich würde sagen, im weitesten Sinne ein Film, der dem Genre des Horrorkinos zuzuordnen ist und den ich ganz, ganz toll fand. Ist übrigens auch nominiert für den besten Soundtrack. Fand ich hochspannend. Roman Polanski ist nominiert, weil sein Film El Oficial de El Espia als internationale europäische Produktion mit spanischer Co-Produktion nominiert ist. Fand ich spannend. Ja, über die Dreyfus-Affäre in Frankreich mit dem Thema deutsch-französische Feindschaft und Antisemitismus als Hintergrund. Der Offizier und der Spion, könnte man das übersetzen. Der Film heißt aber auf Deutsch Intrige und auf Französisch J'accuse. Wie gesagt, die Geschichte der Dreyfus-Affäre spielt so Ende des 19. Jahrhunderts, 1895. Dann gibt es einen Film von Fernando Trueba, El Olvido que Seremos. Der ist sicher auch ein ganz heißer Anwärter für einen Preis. Und insgesamt sind wir alle ganz gespannt, wer jetzt da wirklich einen Preis bekommt. Ich persönlich bin eigentlich kein großer Fan von Preisverleihungen, aber ich finde diesen Anlass ganz toll, um nochmal so ein paar Filme auf der großen Leinwand wieder zu entdecken. Darunter übrigens auch sehr empfehlenswert der spanische Film Black Beach von Esteban Crespo. Und ich mache jetzt an dieser Stelle Schluss, weil wenn ich alle Filme ausführlich bespreche, dann sprengt das ganz sicher den Rahmen dieser Sendung, aber dieses Jahr ist, glaube ich, ein ganz gutes Kinojahr für das Filmland Spanien. Insofern sind wir alle ganz gespannt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Ist noch nicht klar, wer am 6. März einen Preis bekommt, aber wenn ihr diese Sendung hört, dann sind wir vielleicht ja alle schlauer. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Filme mit auf den Weg geben, die es sich lohnt anzuschauen, und bedanke mich fürs Zuhören. Ciao, ciao. Jo, tschüss Bammel. Danke für die Präsentierung dieses spanischen Kinofestes Goya-Preisverleihung in dieser für die große Leinwand ja so traurigen Zeit. Bis nächste Woche.